John chapter 6. Johannes 6. Let's begin with verse 1. Wir wollen mit Vers 1 beginnen. Now these things Jesus, after these things Jesus went away to the other side of the Sea of Galilee or Tiberias. Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder von Tiberias. A large crowd followed him because they saw the signs which he was performing on those who were sick. Und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Then Jesus went up to the mountain, Jesus and there he sat down with his disciples. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern hin. Now the Passover, the feast of the Jews, was near. Es war aber das Fest des Passers nahe. Therefore Jesus, lifting up his eyes and seeing that a large crowd was coming to him, said to Philip. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus. Where are we to buy bread so that these may eat? Woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Now if you look down at verse 10, you see that it was 5,000 men. Wenn man hinunterblickt in Vers 10, es sind 5000 Menschen, die sich gelagert haben. And it's plus women and children. Und das ist noch plus Kinder und Frauen. So if there's same amount of women, wenn es also genauso viele Frauen sind, two children each, und zwei Kinder im Durchschnitt, we're talking about 20,000 people. Sind das eine Menge von 20,000 Menschen. If there's two women to every man, which is possible, wenn es möglich ist, dass es zwei Frauen für jeden Mann gibt, even was möglich three, ist, vielleicht sogar drei, women seem to be more spiritual than men oftentimes, dann sind die Frauen geistlicher als die Männer. And have a greater interest in spiritual things, und haben größeres Interesse an geistlichen Dingen. It could have been 25,000 people. Könnte das vielleicht 25,000 Menschen gewesen sein? Anyway, it's a very large group of people. Auf jeden Fall eine große Gruppe von Menschen. And Jesus says to Philip, "Where are we to buy bread so that these may eat?" Und Jesus spricht zu Philipp, wo wollen wir Brot kaufen, dass diese essen? Verse 6. Vers 6. This he was saying to test him. Das sagte er, um ihn zu prüfen. For he himself knew what he was intending to do. Denn er selbst wusste, was er tun wollte. This miracle of the multiplying of the loaves und dieses Wunder der Brotvermehrung and the fish und der Fische is the only story that is repeated in all the Gospels. Ist die einzige Geschichte, die in allen vier Gospeln wiederholt wird. Outside of the last week of Jesus' life. Außer der letzten Woche, die auch in allen vier Gospeln vorkommt. Und es gibt ein aufregendes Prinzip für uns zu entdecken. Vers 7. Philip answered him. Philipp antwortete. 200 denarii worth of bread is not sufficient for them. Für 200 Denare Brote reichen für uns nicht hin. For everyone to receive a little. Für jeden, dass er auch nur ein wenig bekomme. 200 denarii is 8 months wages. 200 Denare, das ist ein Lohn von 8 Monaten. For an average worker. Für einen Durchschnittsarbeiter. We're talking about 100,000 shillings worth of bread. Wir sprechen über 100.000 Schilling wert von Brot. About 8,000 Euro. Also 8.000 Euro. So this group of people could be 20-25,000 people. Also diese Gruppe von Menschen könnte eben so 20-25,000 Menschen gewesen sein. They're facing a big problem here. Hier gibt's eine Krise. Vers 8. One of these disciples, Andrew, und einer der Jünger Andreas, Simon Peter's brother, said to him, der Bruder Simon Petrus spricht zu ihm, there is a lad here, es gibt einen kleinen Jungen, who has 5 barley loaves and 2 fish, der 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. But what are these for so many people? Aber was ist das unter so viele? If you look at each account in each of the Gospels, wenn du dir dieselbe Geschichte in allen diesen Evangelien durchliest, there's a lot of interesting details. Gibt es sehr viele interessante Details. Like in one of the other Gospels, the Lord said, in einer der anderen Gospeln sagt der Herr, why don't you go and try to find if anyone has any food? Warum gehst du nicht und suchst du, ob jemand Essen hat? I can imagine the disciples going out to this incredibly huge crowd. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger eben hinauslaufen in diese riesige Menge. Who are not seated, they're all standing. Die nicht sitzen, sondern eben stehen. And probably the Lord has gone up a little side of a hill. Und vielleicht ist der Herr eben auf einer Hügel gegangen. And can see down on them. Und er sieht, übersieht sie von oben. And I can picture Peter and Andrew taking a deep breath. Und ich kann vorstellen, wie Petrus und Andreas einen tiefen Atemzug holen. Trying to speak to the crowd. Und versuchen, diese Menschenmenge zu überbrüllen. Okay. Yo. Oh. Okay. Ruhe. Ruhe. Psst. Hello. Hallo. Does anyone have any bread? Hat jemand Brot von euch? Food. Essen. Okay, what we're going to do? Was wir jetzt tun werden? Is those who have food? Die Essen haben. Bring it to the front. Bringt es bitte nach vorne. Okay, you can begin now. Jetzt könnt ihr anfangen. Is anyone listening to me? Hört jemand? Hat mich jemand gehört? Okay, those who have no food, come to the front. Die kein Essen haben, bitte melden sich bei oh, uns. No, go back. Nein, doch nicht. Geht bitte zurück. One more time. Noch einmal. Those who have food, die Essen haben, who would like to share the food, die das Essen teilen wollen, bring your food to the front. Bitte das Essen vorne abgeben. And we will distribute the food appropriately. Und wir werden das Essen gerecht aufteilen. Does anyone have any food they would like to share? Gibt es jemanden, der Essen teilen will? Does anybody speak Hebrew here? Spricht jemand Hebräisch? How many deaf people do we have here? Wie viele Taube gibt es hier in diesen Gruppen? Then a little boy comes up. Und dann kommt ein Junge. Excuse me, Andrew. Da, Andreas, ich. I have 5 loaves. Ich habe 5 Brote. 2 fish. Und 2 Fische. Yeah, boy, come on. That's nothing. Das ist gar nichts. Don't bother me. Das lass mich in Ruhe. Okay. All those with food, bring it to the front. Also noch einmal, alle jene mit Essen, bitte nach vorne kommen. Does anyone have any food? Es gibt sie nicht. Hat keiner Essen. Bubblegum. Kaugummi. Gummy bears. Gummibärchen. Does anyone have anything? Irgendjemand irgendetwas zu essen? Raise your hand. Bitte hebt eure Hand. Nothing. Nichts. Nothing. Gar nichts. Andrew. Andreas. I got 5 little cakes. Ich habe 5 kleine Kuchen. 5 little barley cakes that my mom made for me. 5 so kleine Kuchen, die meine Mutter mir gemacht hat. And 2 little crispy fish. Und 2 vertrocknete Fische. Yeah. You told me that before, kid. Das no habe ich huh? schon gehört. Jetzt lass mich in Ruhe. Anybody? Gibt's nicht jemanden mit Essen? Well, Peter, what are we going to do? Peter, was machen wir jetzt? Well, the Lord said, tell us what we have. Der Herr sagte, sag uns, was wir haben. Hey, kid. Kind. Come here. Komm her. What do you got? Was hast du? I got 5 little barley cakes my mom made for me. Ich habe hier 5 Gerstenbrote, die meine Mutter mir mitgegeben and hat. And 2 little crispy fish. Und 2 vertrocknete Fische. They're not so big, but they taste good. Sie sind nicht groß, aber sie testen, die sind herrlich. Yeah, come with me, kid. Komm come mit here. Mir. So the Verse 9. Vers 9. There is a lad here who has 5 barley loaves. Ein kleiner Junge, der hat 5 Gerstenbrote. Jesus said in verse 10. Und in Vers 10 sprach Jesus. Have the people sit down. Macht, dass die Leute sich lagern. Okay, everybody. Also bitte zuhören. One more time. Noch einmal. Anybody have any food? Hat jemand Essen? Anybody? Irgendjemand. Okay. Everybody who doesn't have food, sit down. Wer kein Essen hat, setzt sich hin. Everybody sits und down. Alle setzen sich ins Gras. Verse 10. Vers 10. Have the people sit down. Lass sie hinsetzen. Now there was much grass in the place. Es war aber viel Gras an dem Ort. So the men sat down. Also saßen sich die Männer hin. In a number about 5,000. An Zahl etwa 5,000. Jesus then took the loaves. Jesus nahm aber die Brote. And having given thanks. Und als er gedankt hatte. He distributed to those who were seated. Teilte er sie denen aus, die da lagerten. Likewise also the fish, as many as they wanted. Ebenso auch die Fische, so viele sie wollten. When they were filled. Und als sie aber gesättigt he waren, said to his disciples, sprach er zu seinen Jüngern, gather up the leftover fragments, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, so that nothing will be lost. Damit nichts umkomme. So they gathered up, und sie sammelten, and filled 12 baskets with fragments from the 5 barley loaves. Und sie sammelten 12 Handkörbe mit Brocken von den 5 Gerstenbroten. Which were left over by those who had eaten. Die von denen, die gegessen hatten, übrig blieben. Therefore, when the people saw the sign which he performed, they said, "This is truly the prophet who is to come into the world." Als nun die Leute das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, dieser ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. So Jesus, perceiving that they were intending to come and take him by force to make him king, withdrew again to the mountain by himself alone. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu krönen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. So the Lord takes the little cake, also der Herr nimmt diese kleinen Brötchen and he breaks it. Und er bricht es. And he gives it away. Und er gibt es weiter. And everyone who got the new cake, und jeder, der den neuen Kuchen bekam, somehow had the same size cake again. Hatte irgendwie dann doch wieder einen vollen Laib Brot. Wait a minute, I thought he broke this thing. Ich habe mir gedacht, das war ein Teil. He breaks it, er bricht es and hands it, und er gibt es dem and nächsten. During the transaction, und während dieser Transaktion, okay. Okay. What do we do with this, Lord? Was machen wir mit dem? Just do the same as I do. Mach das, was ich getan habe. Break it and hand it. Brich es und gib es weiter. Well, it won't go very far, Lord. Das wird aber doch nicht weit gehen. Just break it and hand it. Ich habe gesagt, brich es und gib es weiter. Okay. They break it, they hand it. Sie brechen es und geben es weiter. Okay, just break the bread and hand it further. Also brecht das Brot und gebt es dem nächsten. And you people in the back probably won't get anything. Und die, die hinten sind und nichts bekommen. You just have to watch us in the front eat. Du müsst halt einfach zuschauen, wie wir essen vorne. Can't do anything about it. Ist das der Herr, das so gesagt, so machen okay, wir das. Okay, just break it and hand it. Brech es und gib and es weiter. And they broke it and handed it and broke it and handed it. Und so machten sie das. And it kept going. Und das war kein Aufhören. And the disciples are probably watching in absolute total amazement. Und die Jünger schauen wahrscheinlich in völliger Verwirrung zu. And then he breaks the fish. Und er bricht den Fisch. And by the time he hands the tail over to the next guy, it's got a head again. Und zu dem Zeitpunkt, wo er den Schwanz des Fisches weitergibt, hat er plötzlich wieder einen Kopf. Wait a minute here. Na warte mal. But I broke that head off. Ich dachte, ich habe den Kopf abgerissen. Break the fish. Er bricht den Fisch. Hand it to the next person. Gibt ihm zum nächsten. And then it's got the head again. Und plötzlich wächst da wieder ein Fisch, ein Kopf. Break the head off. Und er bricht den Kopf. Hand ab. It to the next person. Und er gibt den zum nächsten. And it's got a tail again. Und hat plötzlich wieder einen Schwanz. And this just keeps happening. Und das passiert immer wieder. 5 loaves. 5 Leiber Brot. And 2 fish. Und 2 Fische. This is exactly a perfect illustration. Das ist eine perfekte Illustration of what is happening here tonight. Was auch heute passiert, heute Abend. This happens every Sunday. Jeden Sonntag passiert das. Every Wednesday. Jeden Mittwoch. In every church. In jeder Gemeinde. That is trusting Jesus. Die Jesus vertraut. To move in the midst. Um in der Mitte der Gemeinschaft zu wirken. As the preacher. Wenn der Prediger, I remember when I was preaching for the first 6 weeks. Ich erinnere mich die ersten 6 Wochen, als ich gepredigt actually habe. Actually, the first 2 weeks. Ersten 2 Wochen tatsächlich. September of 1981. In September 1981. Was the first time I preached. War das erste Mal, als ich predigte. To a steady group of people. Zu einer regelmäßigen Gruppe von Menschen. I was so nervous. Ich war so nervös. I only preached for 10 minutes. Ich habe nur für 10 Minuten but gepredigt. It took me 1 week to prepare. Aber ich habe eine Woche gebraucht, um mich vorzubereiten. Every night I came home and prepared for this 10 minutes. Und jede Woche habe ich mich zurückgezogen and und the 10 vorbereitet. Minutes was never good. It was like, no, I have nothing to say. I don't know what to say. Und die 10 Minuten, das hat mich immer gefordert. My wife would say, just relax. Meine Frau hat gesagt, entspanne dich. There's so much to say. Es gibt so viel, was yeah, man sagen I don't know kann. What to say. Aber ich weiß noch nicht, was ich sagen I don't know what to say. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. And finally, I would decide on something. Und dann habe ich mich endlich für was festgelegt. And I would go to these 11 people. Und ich gehe zu diesen 11 Menschen. And I wouldn't teach more than 10 minutes. Und ich würde niemals mehr als 10 Minuten lehren. And I would in fear and trembling, I would say, "Let's open our Bibles." Und in Furcht und Zittern würde ich sagen, öffnet eure Bibeln. I was 23 years old. 23 Jahre and alt. And all these people were older than me. Und alle waren älter als ich. The only younger one was my wife. Und die einzig Jüngere war meine Frau. And then on the way home. Und am Weg nach Hause. My wife would say. Hat meine Frau gesagt. That was great, Rob. Das war super, Rob. People loved it. Die haben das geliebt. And I enjoyed it. Und ich habe es so gemocht. And I would say every time on the way home, every week I would und say jede the Woche, same thing. Ich kann mich erinnern, habe ich gesagt, But what about next week? Aber was ist denn mit nächster what Woche? Am I going to talk about next week? Was werde ich nächste Woche sagen? You don't understand. Du verstehst nicht. This is 52 messages for the next year. Das sind 52 Botschaften für das gesamte nächste Jahr. How can I come up with 52 messages? Wie kann ich nur im möglichen 52 Botschaften ausdenken? In 2 years, that's 104. In 2 Jahren sind das 104 Botschaften. In 3 years. In 3 Jahren. That's 156. Die unvorstellbare Zahl von 156. Plus the leap year. Und das Schaltjahr. What am I gonna do? Was mache ich bloß? Do I really want to be a preacher? Will ich wirklich ein Prediger sein? Maybe I'm doing the wrong thing. Vielleicht mache ich was falsch. Yeah, but you so enjoy it when you do it. Aber dir macht so viel Spaß, wenn du es tust. And you sense the presence of God. Und du spürst die Gegenwart Gottes. Yes, but the preparation is killing me. Aber die Vorbereitung macht mich wahnsinnig. Until I realize. Bis ich erkannt habe. The miracle that happens every time. Dass es ein Wunder ist jedes Mal, wenn es passiert. I have nothing more than 5 verses and 2 illustrations. Ich habe vielleicht nichts mehr als 5 Verse und 2 Illustrationen. Lord, I've got 5 verses and 2 correlations. Ich habe 5 Verse und 2 Zusammenhänge. Lord, I've got 5 thoughts. Ich habe 5 Gedanken. And 2 verses. Und 2 Verse. How is that going to feed 200 people? Wie wird das 200 Menschen füttern? Lord, I've only got 5 letters in my mind. Ich habe nur 5 Buchstaben in meinem Kopf. G-R-A-C-E. Grace. Gnade. What can this do for so many? Was kann das für so viele bewirken? You take what you have. Du nimmst, was du hast. And you give it to me. Und du gibst es mir. But you gotta give it to me. Aber du musst es mir geben. You gotta give it all to me. Du musst mir das geben. And I want you to commit it. Und ich will, dass du es hinlegst. And I want you to step up by faith. Und ich will, dass du im Glauben aufstehst. And just start to speak. Und sprichst. My thoughts. Meine Gedanken. And I will speak to everyone individually. Und ich will zu jedem Einzelnen persönlich sprechen. This is one of the greatest miracles that I've ever witnessed. Und das ist eines der größten Wunder, die ich persönlich bezeugen kann. The multiplying of God's word. Das Vervielfältigen von Gottes Wort. How can God wie kann denn Gott speak to each one of us personally? Wie kann denn Gott zu jedem von uns persönlich sprechen? Every Sunday. Jeden Sonntag. When each of us has when there's let's say a diversity of needs, wo es doch bei jedem eine unglaubliche Vielzahl von Nöten and yet, as we heard in the introduction, if we come by faith, und wie wir gehört haben in der Einleitung, wenn wir im Glauben kommen, if we don't come in faith, we will receive nothing from the Lord. Wenn wir nicht im Glauben kommen, werden wir nichts empfangen. This takes concentration. Das bedarf Konzentration. It takes a desire. Das bedarf eines Wunsches. Lord Jesus, I'm going to church tonight. Herr Jesus, ich gehe heute Abend in den Gottesdienst. I heard that introduction, I was so convicted. In der Einleitung wurde ich so überzeugt davon. I don't want to be a person who lives my life. Ich will nicht eine Person sein, die ein Leben lebt. In Hebrews chapter 4 and verse 2. In Hebräer 4 Vers 2. 2 groups of people heard the same word. 2 Gruppen von Menschen haben dieselben Worte gehört. And that same word profited one group. Und dasselbe Wort hat der einen Gruppe profitiert, they mixed it with faith. Weil sie es mit Glauben gemischt haben. And the other group who heard the same word did not. Und die andere Gruppe, die dasselbe Wort gehört hatte, hat nicht and davon profitiert. It profited them nothing. Und es hat ihnen gar nichts gebracht. So it is tonight. Und so auch heute Abend. If I come by faith, wenn ich im Glauben komme, this starts on my way to church. Und das beginnt schon am Weg in den Gottesdienst. Lord, I'm on my way to church. Herr, ich bin auf dem Weg in die Gemeinde. It can be a wasted night. Es kann eine verlorene Nacht sein. It can be a glorious night. Es kann eine herrliche Nacht sein. I can come in faith. Ich kann im Glauben kommen. Believing that you will speak to me. Glauben, dass du zu mir sprichst. Believing that the words that are spoken will be multiplied. Glauben, dass die Worte, die gesprochen werden, vervielfältigt sind. I have stood so many times at that door. Ich bin so oft bei dieser Tür gestanden. And someone would say to me, und jemand würde mir sagen, thank you for those words. Danke für diese Worte. They so touched my heart. So tief haben sie mich berührt. Changed my life. Mein Leben verändert. I said, what did I say? Was habe ich denn gesagt? And they said, you said this. Du hast das gesagt. And I thought, und ich habe mir gedacht, I never said that. Das habe ich doch nicht gesagt. I never said das habe ich nie gesagt. Listen to the tape. Hört ihr das, die Kassette an? I never said that. Das habe ich nicht gesagt. But someone else said that. Aber jemand anderer sagte the das. Holy Spirit said that. Der Heilige Geist sagte and das. The Holy Spirit is working far more, und der Heilige Geist wirkt viel tiefer. Exceedingly beyond jenseits the limitless, the limitedness of the speaker. Jenseits der Limitiertheit des Sprechers. If we come by faith, wenn wir im Glauben kommen, God will speak to us. Wird Gott zu uns sprechen. Now, look a little further. Jetzt schau ein bisschen weiter. And you see in verse 26. Du siehst in Vers 26. Jesus answered them and said, Jesus antwortete und sprach: Truly, truly, I say to you, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, you seek me, but not because you saw signs, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, but because you ate of the loaves and were filled, sondern weil ihr gegessen und gesättigt worden seid. Before we continue, if anyone is warm, just open a window. Wenn jemandem heiß ist, bitte öffnet das Fenster. Nobody will stone you. Keiner wird euch steinigen. Everyone will thank you. Alle werden euch danken. Okay, verse 27. Vers 27. Do not work for the food which perishes. Arbeitet nicht für das Essen, die vergeht, das vergeht, but for the food which endures to eternal life, sondern die Speise, die da bleibt ins ewige Leben. Watch this. Jetzt, which the Son of Man will give to you, die der Sohn des Menschen euch geben wird. For of whom the Father has set his seal, on whom the Father has set his seal. Denn diesem hat der Vater Gott beglaubigt. Move down to verse 32. Vers 32. Truly, truly, I say to you, it is not Moses who gives you the bread out of heaven. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben. But it is my Father who gives you the true bread out of heaven. Sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. For the bread of God is that which comes down out of heaven and gives life to the world. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und das Welt, der Welt Leben gibt. Two more verses. Zwei Verse. Then they said to him, da sprachen sie zu ihm, Lord, always give us this bread. Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus said to them, und Jesus spricht zu ihnen, I am the bread of life. Ich bin das Brot des Lebens. He who comes to me will not hunger. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. And he who believes in me will never hunger. Und wer an mich glaubt, der wird nie mehr dürsten. Now I would imagine tonight that all of us are thirsting and are hungry. Ich kann mir vorstellen, dass alle von uns heute Abend durstig sind und hungrig sind. For particular aspects of the kingdom of God. Für einen ganz bestimmten Anteil des Königreichs Gottes. We should be hungry for his word. Wir sollten hungrig sein nach seinem Wort. It says hungry like a child. Hungrig wie ein Kind. That we would desire the sincere milk of the word, 1 Peter 2:2. Dass wir die reine Milch des Wortes begehren. That we would desire it, the pure milk of the word. Dass wir einen Drang danach haben nach dem reinen Milch des that Wortes. We would have a hunger for his word. Dass wir einen Hunger haben nach seinem in Wort. Psalm 42 it says, as the deer pants after the streams. Und so wie steht im Psalm, so wie das Tier sich nach dem Wasserbächen dürstet. So my soul pants after the living God. So dürstet auch meine Seele nach dem lebendigen Gott. There's a hunger and thirsting that is a very important part of my life. Es gibt einen Hunger und Durst, der einen sehr wichtigen Teil in meinem Leben nimmt. But there's another hunger and thirst that must end. Aber es gibt einen anderen Hunger und Durst, der enden muss. And this hunger and this thirst und dieser Hunger und dieser Durst is what the world should be thirsting for, ist was der Welt eben dürsten sollte, but they are not. Aber es tun sie nicht. And when we come to Jesus, this ends. Und wenn wir zu Jesus kommen, hat das ein Ende. He that believes will never thirst again. Der glaubt, wird niemals mehr dürsten. He that hungers will never thirst again. Und der hungert, der wird nicht mehr Hunger haben. There's something tonight gibt etwas heute that Abend, we should not be hungry for, nachdem wir uns nicht hungern sollen, that we should not be thirsty for, und nachdem wir uns nicht dursten sollen. And if we are, und wenn es dürstet, something is wrong. Ist etwas bei uns falsch. There's something about God. Es gibt etwas an Gott. It has been settled. Das ist ganz klar gemacht. It is our possession. Das ist unser Besitz. And this is the righteousness of God. Und das ist die Gerechtigkeit Gottes. In Matthew chapter 5, in Matthäus 5, in verse 6, in Vers 6, blessed are they who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Gesegnet sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denn ihnen wird Durst wird gestillt werden. I want you to think of that tonight. Und denk darüber nach. That we have the righteousness of God. Wir haben die Gerechtigkeit Gottes. It doesn't mean much maybe at this moment. Es bedeutet vielleicht jetzt im Moment nicht viel. But when we cross over to the other side. Aber wenn wir auf die andere Seite hinübertreten. When you close your eyes and breathe your last breath. Wenn du deine Augen schließt und deinen letzten Atemzug nimmst. When suddenly the angels are present and escorting you to heaven. Wenn plötzlich Engel kommen und dich in den Himmel eskortieren. This will come to mind more than anything. Wird dieser Gedanke mehr als jeder andere dir zum Sinn kommen. Righteousness. Die Gerechtigkeit. Because we are coming into the very presence of God. Denn wir treten ein in die Gegenwart Gottes. And we know we will in just a matter of time be standing face to face with the Holy God. Und wir wissen, dass wir innerhalb von kürzester Zeit Angesicht zu Angesicht mit Gott stehen werden. Do we have a guilty conscience? Haben wir ein schuldiges Gewissen? Or has it been cleansed? Oder ist das gereinigt worden? Hebrews chapter 9 verse 14. In Hebräer 9 Vers 14. That the blood of Christ cleanses our conscience. Dass das Blut Christi unser Gewissen reinigt. From dead works. Von toten Werken. Dead works. Toten Werken. That means I'm hungering and I'm thirsting after righteousness. Das heißt, ich bin hungrig und durstig nach Gerechtigkeit. I'm trying to produce it. Ich versuche es zu produzieren. I'm working hard. Ich arbeite schwer. I'm so thirsty. Ich bin durstig. I'm so guilty. Ich bin schuldbeladen. I'm so thirsty for a pure conscience. Und ich bin so durstig nach einem reinen Gewissen. I'm so thirsty for peace. So durstig nach Frieden. And real joy. Und wahre Freude. I hunger, I thirst. Ich hungere und dürste. My sin is killing me. Meine Sünde bringt mich um. I don't understand in Romans 7:15. Ich verstehe nicht Römer 17. There's something 15. I don't understand. Ich verstehe manche Sachen the nicht. The things that I hate to do, I do them. Die Dinge, die ich hasse zu tun, die tue ich. And it kills me. Und es macht mich kaputt. And the guilt. Und die Schuld, die and da drin ist. Und der Schmerz. I can try to suppress it. Ich unterdrücke das. But I'm only lying to myself. Aber ich lüge mich nur selbst an. But I hunger. Aber ich hungere. I hunger for righteousness. Ich hungere nach der Gerechtigkeit. Jesus said. Jesus sagte. Seek ye first the kingdom of God. Suche zuerst das Königreich Gottes. And his righteousness. Und seine Gerechtigkeit. And everything else will be given to you. Und alles andere wird dir zugefügt werden. Martin Luther sagte, used to beat himself. Hat sich selbst geschlagen. Used to burn himself. Sich verbrannt. Used to torture himself. Sich gequält. So that he could stop sinning. So dass er endlich aufhören würde everything zu sündigen. Possible. Alles nur Erdenkliche. But the sin nature was too powerful. Aber die Sündennatur war zu kräftig. Then he went to Rome. Er ging nach Rom. And he sought help. Und er hat nach Hilfe gesucht. And when he saw the riches of the Vatican, und als er die Reichtümer des Vatikans sah, he was sick. War ihm schlecht. He came all the way back. Er kam zurück nach Deutschland. They didn't know what to do with this man. Martin, what's wrong with you? Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Martin, was ist denn los mit dir? What's wrong with me? Was ist los mit mir? I've got a conscience that is killing me. Ich habe ein Gewissen, das mich quält. And if you were honest, you'd say the same thing. Und wenn du ehrlich bist, würdest du dasselbe sagen. See, because your conscience can become, it can become seared. Denn dein Gewissen kann verblendet sein oder verbrannt werden. Gebrannt, right? 1 Timothy chapter 4. Im 1. Timotheus 4. Verse 2 and 3. Vers 2 und 3. Your conscience can become seared. Dein Gewissen kann verbrannt werden. And it no longer feels anything. Und es ist gefühllos. Völlig verbrannt. Sin sears the conscience. Und die Sünde verbrennt das Gewissen. And then you can't feel anything. Und dann kannst du dort nichts mehr spüren. Do you feel that? Spürst du das? Feel what? Was? That, I'm touching das, ich berühre dich doch. Spürst du das nicht? I can't, it's dead. Das ist so tot, ich spüre gar nichts. Es ist verbrannt. And so is the conscience. It's seared. Und so auch das Gewissen, es ist verbrannt. Except for those who hunger and thirst. Außer für jene, die hungrig sind und and dürsten. They say no. Und sie sagen, I will not let my conscience be seared. Ich werde nicht zulassen, dass mein Gewissen verbrannt wird. I will hunger and thirst for righteousness. Ich will im Gegenteil dürsten und hungern nach Gerechtigkeit. I will hunger and thirst for the day that I have peace with God. Ich will hungrig sein und dürsten an dem Tag, an dem ich Frieden habe mit Gott. So Jesus said, I am the bread of life. Und so hat Jesus gesagt, ich bin das Brot des Lebens. If you partake of me, wenn du an mir teilhast, if you eat my body and drink my blood, wenn du mein Brot isst und mein you will have Blut trinkst, life in you. Wirst du Leben haben in dir. Verily, verily, I say unto you, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, unless you eat my body, wenn du mein Leib nicht isst, he's not talking about chewing his fingers off. Und er spricht nicht davon, dass er seine Finger abkauen wird. People are looking and thinking, oh, how barbaric! Und die Leute schauen an und sagen, wie barbarisch. Unless you eat my body, wenn du nicht meinen Leib and isst drink my blood, und mein Blut trinkst, you have no life in you. Hast du in dir kein Leben. Wow! And in John 6:66, und in Johannes 6:66, many of his disciples turned back. Sind viele seiner Jünger weggegangen. Wow! That's a hard saying. Das ist schwer zu verdauen. I'm not gonna follow him. He's a madman. Er ist verrückt. Ihm folge ich nicht mehr nach. I gotta chew his fingers. Seine Finger soll ich essen? Do you know what I heard today? Weißt du, was ich gehört habe heute? Jesus of Nazareth said we gotta eat his fingers. Der Jesus von Nazareth hat gesagt, wir sollen seine Finger abkauen. 25,000 people, there's not even enough for him to eat. Für 25,000 Leute gibt's nicht genug her, als alles sagt. I'm not, he's crazy. Ja, er muss verrückt geworden sein. By the time we eat a lake, I mean, there'll be nothing gone. I mean, nothing left. Bis zum Fluss hinunter wäre da nichts mehr von ihm übrig geblieben. What do you expect me to eat his ears off? Was denkt er, dass wir seine Ohren abkauen? Okay, Lord, let's just eat your body. Okay, Herr, da gehen wir nun. I'll take a finger. Ich werde den Finger nehmen. And then he says, und dann sagt er, Petrus, the words that I speak are spirit. Die Worte, die ich spreche, sind Geist. They're spirit. Sind Geist. They're spirit. Die sind Geist and life. Und Leben. I'm not talking about eating my fingers. Ich spreche nicht davon, dass du meine Finger isst. I'm talking about partaking of my righteousness. Ich spreche davon, dass du teilhast an meiner Gerechtigkeit. Of who I am. Wer ich bin. I am God in the flesh. Ich bin Gott im Fleisch. And being a partaker of what I'm going to do. Und ich will teilhaben an dem, was ich tun werde. And we'll close with this. Und damit wollen wir abschließen. If I don't understand this, wenn ich das nicht verstehe, I will not have life in me. Werde ich kein Leben haben in mir. Though I'm a believer. Obwohl glaubend. I had life for a brief moment in the beginning. Ich hatte Leben für einen kurzen Moment am Anfang. I got saved. Bin gerettet. I was excited. Aufgeregt war ich. Jesus was everything. Jesus war alles. And then it became dark. Und dann wurde es plötzlich dunkel. Right, deception. Täuschung. The blinding of the mind. Das Verblinden des Verstandes. Bringing me back to works. Und zurück zum zu den Arbeiten. Galatians 3:1 being bewitched. Verzaubert zu sein. Who has bewitched you? Paul said to the Galatians. Paulus schreibt den Galatern, wer hat euch denn verzaubert? Who has bewitched you? Wer hat euch den Verstand verdreht? Answer me this question. Antwortet mir. Did you receive the Holy Spirit? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? By doing something? Indem ihr etwas getan habt? Or by hearing something? Oder indem ihr etwas gehört habt? Which one was it? Was war es denn? By hearing. Durchs Hören. Right. So who has bewitched you? Also wer hat euch dann verzaubert? Why do you try to establish a righteousness when you already have it? Warum versuchst du eine Gerechtigkeit aufzubauen, wenn du schon eine hast? Why do you thirst for something that you possess? Warum dürstest du nach etwas, was du versuchst zu besitzen? Why do you hunger for something that is yours? Warum hungert ihr nach etwas, was schon dir gehört? I cannot be any more righteous tonight than I am now. Ich kann nicht noch gerechter sein, als ich schon bin. I have the righteousness of Jesus Christ to my account. Ich habe die Gerechtigkeit Jesu Christi auf mir. I'm not hungering and thirsting for that anymore. Danach dürstet mich nicht. It's mine. Es gehört schon mir. Now what I hunger and thirst for, worum ich mich jetzt dürste, is that I might understand that, dass ich das verstehen könnte, that it might come through my life, dass irgendwie mich berührt in meinem Leben, that the peace, that the joy, dass die Freude und der Friede, the power of that resurrection life, die Kraft von diesem Auferstehungsleben, might come through, dass das durchdringt. Someday I will stand before him, eines Tages stehe ich vor Gott, in perfect righteousness, in perfekter Gerechtigkeit. How long you been here for? Wie lange bist du schon da? Oh, I died about a year ago. Ein Jahr her etwa. Are you nervous? Bist du nervös? I was in the beginning. Am Anfang war ich. You know what? We got his righteousness. Aber weißt du was? Wir haben seine Gerechtigkeit. Yeah, I remember the pastors. speaking on that, but I wasn't in church long enough to know what it meant. Ich kann mich erinnern, der Pastor hat darüber gesprochen, aber ich war nicht lang genug, dass ich mich daran erinnern kann. Don't worry about it. We have the righteousness of Christ. Wir haben die Gerechtigkeit Christi. When we stand before God, und wenn wir vor Gott stehen, God will see Jesus. Wird Gott Jesus sehen. We have His righteousness. Wir haben seine Gerechtigkeit. And this is what the world should be hunger and thirsting for. Und danach sollte die Welt hungrig sein und dürsten. But oftentimes they search for a Jesus. Aber oftmals suchen sie nach einem Jesus, who only meets the material needs. Der nur die materiellen Bedürfnisse befriedigt. Who will do that anyway? Er wird das auch machen. So tonight, if you're here, wenn du heute Abend hier bist, and you haven't settled this thing in your heart, und in deinem Herzen ist das ungeklärt. Unless you eat my body and drink my blood, wenn du nicht von meinem Fleisch isst und mein Blut trinkst, you have no life. Hast du kein Leben. So ask yourself tonight, also frage dich heute is Abend, there life inside of you? Gibt es Leben in mir? You feel good about yourself in the Lord? Freust du dich im Herrn? Are you taking deep breaths? Und nimmst du einen tiefen Atemzug? Man, are you looking toward heaven? Und schaust auf den Himmel? You have a smile on your face. Und ein Lachen geht dir übers Gesicht. Can you see the angels already? Und kannst du schon die Engel sehen? Can you see that trip to heaven? Kannst du dir diesen Flug in den Himmel vorstellen? In Psalm 90 it says, and we will fly away. Und in Psalm 90 steht, dass wir wegfliegen werden. Can you see the ages to come? Kannst du die zukünftigen Zeitalter sehen? Can you see the Lord there? Kannst du den Herrn dort sehen? This is all ours now. Das gehört auch schon jetzt uns. Through faith in Jesus. Im Glauben an Jesus. I am the bread of life. Ich bin das Brot des Lebens, sagt er. Thank God tonight, dank Gott heute that Abend, despite ourselves, dass trotz uns selbst, we have the righteousness of Christ. Haben wir die Gerechtigkeit Christi. And in this life, und in diesem Leben, God has given me the possibility, hat Gott mir die Gelegenheit gegeben, of living my life, mein Leben so zu leben, in a reflection of that, in einer Reflexion von dem. And every time we come together, und jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, it's a reconfirming. Ist es ein Wiederbestärken. Every time you hug a believer, jedes Mal, wenn du einen Glaubenden umarmst, it's a confirmation. Ist es eine Bestärkung, Bestätigung. Please spend time with people. Verbringe Zeit miteinander. When you come on Sunday, invest in somebody. Wenn du am Sonntag kommst, nimm dir Zeit für jemand if anderen. You're feeling good, wenn du es dir gut geht, if you're built up, wenn du aufgebaut bist, don't spend time with your friends, dann verbringe nicht die Zeit mit deinen besten but Freunden. Spend time with someone who doesn't seem to have that life functioning. Aber verbringe Zeit mit jemandem, der das Leben noch nicht so funktionieren shake hat. A hand, schüttle eine Hand, hug someone, umarme jemanden, take someone out to the Chinese restaurant, oder nimm jemanden mit hinaus ins chinesische Restaurant oder die Pizzeria. Es gibt auch ein schönes österreichisches Restaurant am Ende der Straße. Nimm jemanden zum Abendessen und drücke die Liebe Gottes zu denen aus. Manchmal komme ich am Gottesdienst und mein Schwert hängt schlapp herunter. And I left my shield in the car. Und mein Schild, das liegt irgendwo I im can't Auto. Find my helmet anywhere. Mein Helm ist irgendwo verloren gegangen. My Bible still in the pulpit from last Sunday. Meine Bibel liegt noch immer herum von letzten Sonntag. And I just think, maybe this is my last day. Und ich denke, das ist vielleicht mein letzter Tag. And someone says, "Hi, Pastor Rob, I love you." Und jemand kommt herein und sagt, "Hallo, Pastor Rob, ich liebe dich." And I think, und ich denke, that's right. Das ist wunderbar. That's right. Das ist toll. You know what? Weißt du was? I'm a child of God. Ich bin ein Kind Gottes. I really am. Ich bin eines. Just having a hard day, that's ich habe einfach einen schweren Tag. Thank you. And someone says something. Und jemand sagt nur ein Wort. And suddenly the Holy Spirit just bears witness. Und der Heilige Geist gibt ein Zeugnis. Because the words that we speak, denn die Worte, die wir sprechen, are spirit, sind Geist and life, und Leben. The words that we speak will be used by the Holy Spirit. Und die Worte, die wir sprechen, werden durch den Heiligen Geist and benutzt. I remember calling someone last week. Ich erinnere mich, ich letzte Woche jemanden I call angerufen. A lot of people, but ich rufe viele an, it's aber interesting when I call people, ist interessant, mache Leute. Always seem to say the same thing. Sagen sie immer dasselbe. How did you know? Wie wusstest du denn? Know what? Was? How did you know to call me right now? Woher wusstest du, mich jetzt anzurufen? actually my wife told me to call you. Also, meine Frau hat mir gesagt, den könntest du mal wieder anrufen. I didn't know anything. Ich weiß von gar nichts. I still don't know anything. Ich weiß noch immer von gar nichts. Why, what's going on? Was passiert denn gerade in deinem Leben? Thank you for calling. Danke, dass du gerade jetzt Somebody anrufst. Knew and it was God. Jemand wusste und das war Gott. The words that I speak, die Worte, die ich spreche. Let's close with this. Und damit wollen wir beschließen. If I'm living, wenn ich lebe under the revelation of his righteousness, unter der Offenbarung seiner Gerechtigkeit, I speak to someone, dann spreche ich zu jemandem. Don't underestimate what God will do with those words. Und unterschätze nicht, was Gott mit diesen Worten tun kann. Because a few words like I love you, denn ein paar Worte wie ich liebe dich, it's nice to see you, es ist schön dich zu sehen, can revolutionize a person's soul. Können die Seelen des Menschen revolutionieren. So let's pray tonight. Also lass uns heute Abend beten. And if you're here tonight, und wenn du heute hier bist, you've never trusted God, und du hast niemals Gott vertraut for Christ's righteousness, für die Gerechtigkeit Christi, you have a guilty conscience, du hast ein schuldiges Gewissen, you don't sense real peace and joy, du hast keinen wirklichen Frieden und eine Freude. Maybe you're a believer tonight. Vielleicht glaubst du heute Abend. And you've lost your joy. Und du hast deine Freude verloren. Let's come back to the Lord. Dann lass uns gemeinsam zum Herrn zurückkommen. Let's pray. Und lass uns beten. Father in heaven, Vater im Himmel, you see each heart tonight. Du siehst jedes Herz heute Abend. If we could only look into heaven for just 10 seconds, wenn wir nur in den Himmel schauen könnten für 10 Sekunden and see Jesus, und Jesus sehen, and to know that we have his righteousness, und zu wissen, dass wir seine Gerechtigkeit haben, we would never, ever, ever be the same again. Würden wir niemals dasselbe sein. But we live by faith. Aber wir leben im Glauben. Says your word. Sagt dein Wort. If you're here tonight, wenn du hier heute bist, and you don't know where you'd go if you died, und du weißt nicht, wohin du kommst, wenn du stirbst, pray with me. Dann bete mit mir. Say God in heaven, und sage Gott im Himmel, please forgive me. Bitte vergib mir. I put my faith in your son Jesus. Ich glaube an deinen Sohn Jesus. And I receive the gift of eternal life. Und ich will die Gabe des ewigen Lebens empfangen. And forgiveness of sin. Und die Vergebung der Sünden. Through the blood that was shed. Durch das Blut, das geteilt wurde. Receive me. Empfange mich. And give me life tonight. Und gib mir dein Leben heute. And maybe you're a believer tonight. Und vielleicht glaubst du heute Abend. And you're dry. Und du bist trocken. Like a desert. Wie eine Wüste. It's a great thirst in your heart. Und es gibt einen großen Durst in deinem Herzen. To be reconciled to your Father. Zu deinem Vater im Himmel wieder vereinigt zu werden. Maybe there's something in your life. Vielleicht gibt es etwas in deinem Leben. That is killing you. Das dich kaputt macht. You know that it's wrong. Und du weißt, es ist falsch. Then let's start tonight. Dann lass uns heute Abend beginnen. With a prayer. Mit deinem Gebet. Lord Jesus, Herr Jesus, thank you for being my Savior. Ich danke dir, dass du mein Retter bist. Help me in my life. Ich bitte dich, dass du mir in meinem Leben hilfst. Help me to adjust. Hilf mir, mich zurechtzufinden. To who you've made me to be. Für das, was du mich aus mir gemacht hast. Please. Bitte. I want to live a life, ich will ein Leben leben, that glorifies you, das dich verherrlicht. Forgive me. Vergib mir and cleanse me, und reinige mich and strengthen me, und stärke mich. In Jesus name I pray. In Jesu Namen bete ich. Amen. Amen.